Meine PIN ist so lang. Ist gut? Ja, ja. Was ist das Ding? Hotspot? Ja, WLAN. Scheiße. Gott, kannst du dich auch einloggen? Nein, locker nicht. Zwei Leute mit einem Passwort. Unnötig, ne? Wir machen nichts. Unsere Klassengemeinschaft bist du so bei Null angelangt. Oder schon bei mir so. Hier kann man sehr viel Cash machen. Hm? Und damit kann man sehr viel Cash aufs Cash machen. Kann ich was machen? Sehr viel Cash. Also du bist nicht da. Ich rede nicht über dich. Sie ist auch, ich meine, ich kann, das, was gerade eben da oben passiert ist, ich war auf der Toilette, als Barker noch in der Dusche war, bin ich auf die Toilette gegangen und dann bin ich aus der Toilette rausgekommen. Und keiner redet über dieses peinliche Ereignis. Ich konnte dich sowieso nicht sehen. Ich hab nur deinen Kopf gesehen. Und dein Kopf sieht nicht anders aus als der von meinem kleinen Bruder, das heißt, ich weiß doch, wie du schön aussiehst. Ami, komm nicht wieder rein, wenn du hier. Ich bin auch nicht in die Dusche reingekommen, sondern nur in die Toilette. Hat jemand aufgepasst? Mhm. Aber wie soll ich dich? Wie soll ich dich denn? Wie soll ich dich denn sehen, wenn du hinter der Wand bist? Ja, aber ja, ich hab nur deinen Kopf gesehen. Eigentlich finde ich es ja ganz gut, weil du bist ein guter Junge und ich mag das ja. Ah, das liegt finde ich gut. Ist das von Tupac? Nein. Okay. erzählt, aber so. Alles klar. Alles klar. Komm, ich mal duschen rein, so. Welcher pädophile Opa ist jetzt reingekommen, wird mich vergewaltigen? Ich guck so das Ding, ich sterbe in Armin. Kinder. Ja, da fehlt nur noch die Vergewaltigung. Armin, wir haben doch, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass es niemandem erzählt. Oh. Wir sehen, ob... ich höre die Augen gar nicht, ne? Aber drin kann ich nicht, nicht mehr im Badezimmer. Eine Garo. Um zu verkraften? Ja. Tschüss. Nicht mal die Pente, die könnte jetzt diese Garo einfach nicht festlassen. Nur eine Person könnte ich wegladen. Was war das? Keine Ahnung. Fabian, ich hab England getoppt, Alter. Also ich zählt euch noch nicht geschissen. Ich hab nicht getoppt. Was? Ich war nicht getoppt. Ja, aber England war nach 3 Tagen, habe ich. Nein, nach 2 Tagen hab ich's getan. Hey, du hast 5 Tage lang durchgezogen. So, WhatsApp, Instagram, Snapchat. Chill mal gar nicht. So, andere so schaffen so 3 Tage ohne Essen. Ich schaff 3 Tage ohne Scheißen. Geil. 3 Tage ohne Scheißen. Dabei, ich hasse meine Augen voll. Wenn man 3 Tage nicht scheißt, am Anfang ist das einfach, aber am Ende wird's richtig hart. Das fühlt sich so an wie ein Zapfen im Hintern, wie bei dieser Netflix-Folge, die wir dort gesehen haben. Wird diesmal Deo durch die Welt gesprüht? Was hab ich? Irgendjemand hat Deo durchgesprüht. Boah, dieses dämliche WLAN funktioniert ja überhaupt gar nicht. Hast du gekauft? Nee, aber die Verbindung funktioniert gar nicht. Wie heißt denn das WLAN? Irgendwie DJ irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das WLAN. Zeig dir doch diesen Platz. Das WLAN ist nicht so. Wo soll ich gehen? Warte, ich kann ja was sagen. Aber man kann hier auch WLAN freigeben, intelligenter Netzwechsel. Ist hier nicht irgendwo ein Freigeben? Das gab es nur beim Note 4. Hat Leon noch sein altes Note 4 dabei? Vielleicht funktioniert das ja damit. Weiß ich nicht. Musst du mich nicht fragen. Hey Fabian, jede Minute, die ich hier bin, ich hasse mein Leben immer mehr und mehr. Man muss sich doch ohne das WLAN zu kaufen überhaupt verbinden können. Nein, gar nicht. Also ich meine, wo gibt man denn wenn man sich das gekauft hat, eigentlich das Passwort ein? Achso. Ja, das kommt dann automatisch. Achso, im Internetbrowser? Nein, du gehst ja auf das WLAN. Ah. Und dann kommt automatisch, sonst steht da, nee, geht nicht. Also nicht, so. Nee, geht nicht, aber irgendwas anderes. Aha. Ist das vom, dieses Benutzername, Passwort, wo man das eingibt? Ist das... Sorry. Also. So. Also kommt das in Safari, also im... Nein, das kommt, also bei iPhone ist es, wenn du auf Einstellungen dann auf WLAN gehst, ne? Ja. Dann machst du auf WLAN ein, dann kommen diese Vorschläge. Ja, das kenn ich. War da auch so ein Bild von diesem Hotel-Logo? Nein, war nicht. Da muss man das direkt in der Konfiguration machen. Ey, ist draußen kalt? Ja. Hier ist irgendetwas. Ich schwöre, das würde ich größer sein. Mein Bruder schreibt gerade, ich habe wieder WLAN. am Wortwerk-Klassen. Ja, bitte ich. Dann müssen wir noch nicht. Er hat zwar gerade kein Internet, aber wenn er wieder Internet hat, soll er glücklich sein. Dann soll ich in der Minigroup machen. Ich komme zu Hause an, das erste, was ich sehe. Ich mache mit Elena. Angeblich auf deine Verletzung. Ja. Oh, oh, ach so. Wir nennen einfach Fenster zumachen, Griff nach unten. Danke. Ja, ich mache einfach. Also. Dann guckt er uns so an. Eigentlich mal was Spannendes. Was ist los? Angeblich sei jetzt Gewitter. Und deshalb sollten wir die Fenster zumachen. Ja. Ja. Sie wussten gar nicht, dass sie nachts hier gehen. Ja. Sehr schade. Ja. Logbuch, Elena und Helena und John und Martin und Leon sind wieder in dieser Ecke mit diesem Elena Bose Lautsprecher dabei versammelt. Geräusche von draußen verstummen. Gerade eben waren noch viele Geschreier hier. Man sieht, ich weiß eigentlich, wie das mit der Kamera ist. Es könnte sein, dass jetzt da oben ein Blitz einschlägt. Sollte das der Fall sein, möchte ich auf jeden Fall die Person sein, kann das mal rein, die Person sein, die das gefilmt hat. Da müsste ich in der Höhe auswählen. Ich spiele die Espacito an. Oh no, hell yeah. Kann er sich nicht entscheiden, ob oh no oder hell yeah oder was man sagen muss. Mucke, warum nennen die Musik Mucke? Das ist so ein abwertender Begriff. Mucke sollte Muskel heißen, aber nicht Musik. Und irgendwie haben die, ich muss sagen, irgendwie haben die einen sehr komischen Musikgeschmack, die Musik spielt Elena oder Julia. Irgendwie, also ich meine, diese Melodie mit diesem, das ist in Ordnung, aber Julias Musikgeschmack ist irgendwie so ghetto-mäßig, so dunkle Ghetto-Lieder. Dieser Tanzaufführung, die eine Gruppe, die neben uns geübt hat, welche Musik hatte die denn? Also die von Leon, glaube ich. Ich weiß nicht. Ah. Thank you. Leon, hast du das Video gesehen, was ich geschickt habe? Das mit dem G20? Ja. Der sieht psycho mal. Da wird das ganz schön tricky, aber nicht so wenig. Ey, Leon, das war witzig, oder? Ja. Weißt du, wer mir das gesagt hat, was ich gezeigt habe? Ja, ich danke. Mein Vater. Meine Mama kann das auch nicht mehr sehen. Ich mache das von der Hygiene. Aber ja, das ist krass wie dein Vater. Der ist schon wieder in meinem Projekt. Ich muss das produzieren, dass ich ihn wieder super. Genie. hören kann, haben die im Hintergrund das Fuhr-Elise-Lied abgespielt. Da bin ich drauf gekommen, ich brauche unbedingt einen Red Book CD davon. Wow. Bombastischer Ton haben die da. Jetzt kommt die Stelle, die ich sehr gut kenne. Boom. Man hört den Boden vibrieren, so gut ist Bose also. Thank you. Lied erinnert richtig an Frau Schöers. Wir haben es geschafft. 2 Millionen. Yeah. Wer hätte gedacht, dass ich es so weit bringe, meine Ex? Scheiße. Musikgeschmack. Fußballplatz für viele Bankroben, die Realität. Aber Gott sei Dank habe ich diesen Weg nie gewählt. Denn ich hatte ein Ziel, das ich stets verfolgt. Denn zur Sonne, weg von der Regenwolke. Ich ging den Weg alleine hoch. Und heute sind wir 2 Millionen. Mama ist hier der zweite los, denn es wurde erstmal schon für den kleinen Sohn. Ich bleib nicht oben, ich bin King of Prank, muss mir nicht vorstellen, weil ihr mich bestimmt schon kennt. Ich bin Leo Mascher und bald rufen sie es auf jedem Konzert. 2 Millionen, 2 Millionen. Und ich muss tatsächlich das Ganze lohnen, denn heute sind wir 2 Millionen, 2 Millionen, 2 Millionen. Und ich muss tatsächlich das Ganze lohnen. Wurde ich sogar ins Gefängnis gebracht. Doch ich schwör, ich meine Fans sind so krass. 2 Millionen, wir haben's endlich geschafft. Und ich will weiter Gagen kassieren, denn ich will in meiner Heimat die Straßen sanieren. Ich bin dankbar für alles, was gerade passiert. Und glaub mir, ich bleibe noch jahrelang hier. Und bald hab ich Mama ein Haus geschenkt, dank den 1000 Fans, die mich draußen kennen. Danke auch an die YouTuber Bros. Zu viele Shows und die Zukunft wird groß. Glaub an deinen Traum, auch wenn ihn keiner versteht. Denn ein Traum ist noch größer als die Steine im Weg. Und glaub mal nicht, dass ich hier freiwillig gehe. Ich bleibe hier stehen mit meiner Armee. 2 Millionen. Und ich muss tatsächlich das Ganze lohnen. Denn heute sind wir 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. Und ich muss tatsächlich das Ganze lohnen. Denn heute sind wir 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. Und ich muss tatsächlich das Ganze lohnen. Denn heute sind wir 2 Millionen. Ich muss das sehen. Denn heute sind wir 2 Millionen. geht's? In Ordnung. Mir geht's auch gut. Deswegen geht's allen gut. Alles wunderbar. Ich versuch grad. Richtig cool. Manchmal auch ziemlich scheiße. Ich versuche gerade Internet zu bekommen. Da sehen wir, ob das überhaupt funktioniert. Weil vielleicht kann ich ja das WLAN spreaden. Ja, ein Bild davon ist halt unscharf. Kein Internet. Hotspot Login. Was für ein Tarif ist das? Hm? Hast du Zeit? Wofür denn? Hm? Armin, hast du mal Zeit? Wofür denn? Warte, Armin, hast du was gesagt? Wofür denn? Nein, hast du generell mal Zeit? Klar, warum nicht? Wolltest du nicht noch irgendwann duschen gehen? Ach ja. Direkt nachdem ich hiermit fertig bin. Ja? Ja, klar. Dann denk daran, davor Allahu Akbar zu schreien. Ich meine, nichts zu ernst nehmen. Ja, klar, alles cool. Ach du Scheiße! Siehst du, du kannst doch springen. Hä, was? Was ist da denn? Was denn? Was ist? Und wovon denn? Von Papier. Ah, und da, solche Aufregung dafür? Warum dann diese Aufregung? Thank you. Was machst du so? Ich hab gerade Internet zurück zu bekommen. Hast du Schuss da? Ja, mal gucken. The weapon. Test 07204 Test. Test neu gestartet. Sieben H 83%. Das ist wieder das, was wir geguckt haben bei Netflix. Ah, okay. Ich glaube, das Problem ist, dass nur eine limitierte Anzahl an Benutzern sich einloggt. Stimmt, ja. Also ein pro PIN durch den Router. Das kann bedeuten, wenn mein Rechner durch Virtual Router, ich glaube, darin könnte man dieses eine WLAN vervielfachen. Aber irgendjemand ist dann noch eingeloggt. Okay. Und das steht immer für 10 Minuten, dann wird es immer gehen und dann geht es noch vorne los. Und es steht nicht Nutzername oder Passwort falsch, das heißt, bis dahin, ich will es nicht mehr. Du tust weder ihr und auch nicht ihrem Kind und schon gar nicht dir selbst einen Gefallen, wenn du die Sache so schnell angehst. Du solltest dir mehr Zeit nehmen. Alter, das war vor Monaten, das war noch bevor wir Stella kennengelernt haben. Verstehst du, wenn wir feststellen durften, wie prima sie ist und was für ein tolles Paar ihr beiden seid. Und aus dem Grund haben wir die Intervention bei mir abgeblasen. Danke. Denn bei der Sache möchte ich euch auf meiner Seite. Das ist ja auf jeden Fall. Es gibt gleich Essen, ne? Ja. Willst du dich vor dem Essen noch duschen? Ach, ich hab genug Zeit. Hm? Ich hab immer genug Zeit dazu. Nochmal was? Ich hab schon genug Zeit. Du hast schon geduscht? Genug Zeit. Nee, du hast Abend schon geduscht? Nein, noch nicht, aber ich hab Zeit dazu. Das Problem ist, wenn mehr als eine Person gleichzeitig eingeloggt ist auf derselben Domäne, dann gibt er immer einen Fehler aus. Da steht immer, versuchen Sie es in 10 Minuten, 9 Minuten und wenn 1 Minute und 0 Minuten erreicht sind, dann geht es wieder von 10 Minuten los. Darum kümmere ich mich noch gleich. Ja. Das ist so nicht klar. Kopf, Alter. Your log verification code is 2116 18. Your login verification code is 2116 18. Your login verification code is 2116 18. Ah, ich kenne die Folge. Der Typ. Der will jetzt nicht umziehen, ne? Hm? Der will jetzt nicht umziehen. Ja, und der Typ ist 83 Sama und. Ja, ich weiß. Und dann so. Ich bin 31, bin ich nicht so alt. Von dem. Hier gibt es eine Art, die tut mir nicht. Ey, hör doch auf! Vergeh mich kaputt! Ich bin ganz vorsichtig. Das ist krass. Boah. Also, wie das machen sie da so? Das ist war. Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Thank you. Findest du Robin geiler als Teller? Nein. Den meinte ich noch, dass ich nicht so scharf als sie. Ich finde, das hat sehr auch immer viel. Ja, Barker, du bist ja auch sehr scharf. Also jetzt objektiv gesehen. Nur homo, sondern objektiv gesehen. Ja, weiter so!